Deutschlandfunk Soundcheck. Hier ist wieder der Soundcheck im Deutschlandfunk, im Studio ist Günter Jansen und unser Thema bleibt eine lange Zeit, The Go-Betweens zwischen 1978 und heute. Und am Anfang dieser zweiten Stunde geht es um die späten 80er Jahre. Die Go-Betweens zogen Ende 1987 aus dem kalten, regnerischen London zurück ins sonnige Brisbane in Australien. Und dort in Australien schrieben Forster und McLennan auch die Lieder für 16 Lovers Lane, das sechste Album und das letzte ihrer ersten Phase vor der langen Trennung. Im Mai 88 wurde es in Sydney aufgenommen, inmitten aller möglichen Turbulenzen, dazu später noch einiges mehr. Zuerst war das eben Love Goes On im Single-Remix von Tony Visconti, genau der ganz berühmte T-Rex, David Bowie, viele andere, der Tony Visconti, aber ein Hit wurde es trotzdem nicht. Die alte Geschichte. Gleich noch mehr aus 16 Lovers Lane, davor aber noch etwas aus dem Vorgängeralbum, also dem letzten in England aufgenommenen, 1986 in London. Es hieß Liberty Bell and the Black Diamond Express. Ein bisschen ambitionierter in Struktur geht es hierzu bei The Wrong Road. If you live here, learn. the bank, lost all your letters when the ship sank. Ride your river on Irgendein Kritiker, Schreiber, Journalist, ich weiß nicht genau, hat das Go-Betweens-Album 16 Lovers Lane mal das Rumors der Indie-Szene genannt. Das heißt, das erfolgreiche, sehr super, mega Gold- und Platin-Album von Fleetwood Mac 1977, das ja aufgenommen worden war inmitten persönlicher Differenzen unter den Bandmitgliedern. Und so ähnlich war es bei den Go-Betweens auch. Robert Forster hatte sich von Lindy Morrison getrennt, der Schlagzeugerin, während Grant McLennan gerade eine Beziehung mit Amanda Brown angefangen hatte. Das war die Geigerin. Beide Songschreiber waren also in ganz unterschiedlicher emotionaler Verfassung. Aber dieses ganze persönliche Hin und Her hat dem Album bestimmt nicht geschadet, was Ausdruck und Emotionalität angeht. Im Gegenteil. Das bekannteste Lied aus diesem Album eben, Streets of Your Town, in den englischen Singlecharts platzierte sich mal kurz unter den ersten 100. Immerhin. Aber trotz Vorband bei R.E.M.-Konzerten und Kritikerlob ohne Ende waren weder Album noch Singles daraus wirklich erfolgreich, kommerziell gesehen. Ich wiederhole mich, die Go-Betweens schafften nie den Sprung in den Mainstream, wie etwa R.E.M. in den USA oder überhaupt international, oder zumindest in England die Smiths. Am 11. November 1988, jetzt nämlich etwas ganz anderes, nahmen sie in einem Gitarrenladen in Santa Monica, Kalifornien, mal einen Bob Dylan-Song auf, You're a Big Girl Now. In kleiner Besetzung, Robert Forster, Gesang, Gitarre, Grant McLennan, Gitarre, Amanda Brown, Violine. Thank you. Nach einer live aufgenommenen Bob Dylan Coverversion eben Clouds. Das war wieder ein Ausschnitt aus dem 16 Lovers Lane Album. Ich sagte es in der ersten Stunde schon, auf den Go-Betweens Platten bzw. CDs stehen als Autoren immer beide zusammen, also Forster McLennan, ähnlich wie bei den Beatles, Lennon McCartney. Aber auch da war eigentlich immer klar, wer das Lied tatsächlich geschrieben hatte. Yesterday, Paul McCartney, Strawberry Fields Forever, John Lennon. Und so weiter. Auch bei den Go-Betweens haben die beiden immer ihre Einzelsongs beigetragen. McLennan war und ist immer mehr der Mann fürs leichtere, poppige. Forsters Lieder sind meistens melancholischer, verhaltener. Und eben das Clouds war ein solcher Forster-Song. Auch von 16 Lovers Lane gibt es inzwischen eine CD-Neuauflage mit Extra-Stücken auf einer gesonderten, zweiten CD. Davon kam schon das Bob Dylan-Lied. Und jetzt noch aus der letzten in den 80er Jahren aufgenommenen Studio-Session, August 1988, Rock'n'Roll Friend. Danach ging es dann erstmal mit Solo-Projekten weiter. You're home late and you smell of the music that you make. All my patience, all my love is now at stake. It amounts to a lot, and it seems like I'm trying and you're not. Do something about me. Do something about me. Do about me, and do it soon, my friend, my rock and roll friend. You're an old wreck off a reef on some lonely, godforsaken coast. Return, yeah, to your fans because they need you the most. For I have my use, and Frisco's a full day from home when you can afford to fly. But it might as well be the moon when you're as broke as I. Here I sit with my head in my hands and watch the trains roll by. Lord, the helping hand mission man warned me the nights here got cold. Cold, there's nothing as welcome as sunshine. When you're dry, there's nothing as welcome as rain. When you're alone, there's nothing no slower than passing time. When you're afoot, there's nothing as fast as a train. Yes, Frisco's a mighty rich town, now that ain't no lie. Why, they got some buildings that reach a mile to the sky. Yet no one can even afford the time just to tell me why. Is this world full of people and so many people alone? Ain't got much reason for living. While you're alive, well, you just gotta live with your pain. Unless you've been wrong for so long, no one left forgiving. You find yourself searching your past for the links to the chain. Ende 1989 lösten Robert Forster und Grant McLennan die Go-Betweens auf. Robert Forster hatte inzwischen seine spätere Ehefrau Karin Bäumler, eine Deutsche, kennengelernt. Ab 1990 lebte er für mehrere Jahre auf einem Bauernhof in der Nähe von Regensburg. Irgendwie war wohl auch die Luft raus. Nach so vielen Jahren macht ein neues Album einfach keinen Sinn mehr. Lindy Morrison, die Schlagzeugerin, war sauer, aber was sollte sie machen, wenn es die beiden Songschreiber der Band für unmöglich hielten, weiterzumachen? Im Laufe der 90er Jahre nahmen sowohl Forster als auch McLennan jeweils 4 Soloalben auf. 1994 zum Beispiel Forster mit I Had a New York Girlfriend, ein Album nur mit Coverversion. Dylan, Neil Diamond, Randy California, Keith Richards oder wie eben Mickey Newbury, ein nicht ganz so bekannter amerikanischer Singer-Songwriter und sein Frisco Depot. Sein erstes Soloalbum erschien bereits 1990, Danger in the Past, aufgenommen im Sommer des Jahres in den Hansa Studios in Berlin und produziert vom ehemaligen Birthday Party und späteren Bad Seeds Musiker Mick Harvey. Daraus hier Dear Black Dream, Robert Forster. Thank you. troubled night. She said everything will be all right. She said you just had a troubled night. I had this dream in a strange black northern hotel. In the dark, my love and I sit in bed in the dark, wondering who sings better in the dark. Is it Townes Van Zandt or is it Guy Clark? Noch Robert Forster Solo, jetzt zum anderen Go-Betweens-Komponisten Grant McLennan. Am Ende der ersten Stunde hatte ich ja schon etwas von ihm im Programm. Hier jetzt The Dark Side of Town aus seinem Album Fireboy. Das erschien Anfang 1993. Side of town without you. I remember when I met you, how slow I was to act, but I hadn't used my heart before, that's a fact. Puppet shows and olive trees, love in foreign rooms, these relics of affection in a simple tune. I would never go to the dark side of town without you. The river is wide, the river is long, the dredges do their work, they carry me along. Come on time, do your magic trick, take this all away from me, make it quick. Oh, don't go away, I don't mean those things I say, frustration takes hold of me. You picked me up, you spun me round, you made me something better. Overnight my fortunes changed, now I read old letters. If I could see it from your side, things might be clear. Only you know what you promised, I won't reveal this here. I'm walking on the streets of the dark side of town without you. Living in a house on the dark side of town without you. I'm lying in bed on the dark side of town without you. diamonds on the water at 5 o'clock. Lovers lie around in tangled knots, pulling your picture from a cardboard box. I'll forget you not, I don't wanna change a thing when there's magic. Change a thing when there's magic in here. Now the coast is clear, you got no time for fear. Down like a rolling ball in memory hole. Love leaves you clean like a waterfall. Then you hit a wall, hit a wall. I don't wanna change a thing when there's magic. I don't wanna change. Coast is clear, you got no time for fear. In den 90er Jahren, also zu der Zeit, als es die Go-Betweens nicht gab, blieben Forster und McLennan regelmäßig in Kontakt und traten auch mehrere Male gemeinsam auf der Bühne auf. Meist akustisch, in Zweierbesetzung, aber später auch mal mit voller Band. Schließlich beschlossen beide, die Go-Betweens offiziell wiederzubeleben. Und im Jahr 2000 erschien dann tatsächlich ihr neues Album, ein Comeback nach über 10 Jahren Pause, The Friends of Racklesworth, eben daraus der sogenannte Album-Opener, also Stück 1, Magic in Here. In ihrer zweiten Phase haben die Go-Betweens bislang 3 neue Studioalben veröffentlicht. Zunächst The Friends of Racklesworth, 2003 Bright Yellow, Bright Orange und in diesem Jahr Oceans Apart. Die Go-Betweens sind unterm Strich jetzt viel erfolgreicher als in den Zeiten als Indie-Lieblinge während der 80er Jahre. Endlich gibt es ihre Platten auch offiziell überall zu kaufen und zu den Fans der frühen Jahre kommen auch neue, junge, die einfach mal wieder Lust auf gute Popsongs haben. Caroline and I. Feel and Caroline and I, well, I knew rattle through our teenage years. Battled and loved who we fought. The first time you left home on your own. Hey, I knew a little bit of you is gone. That maybe as you grew, you knew how I'd feel. And Caroline and I, well, I knew how you'd feel. Caroline and I. Caroline and I. Of you is gone when you do. And Caroline and Caroline and Caroline and I, Caroline and I, oh Caroline, Caroline and I, oh Caroline. Underneath the light fields, near a wall of water, you can put your head down here, yeah. Forget all you fought for. Gotta learn to give. Gotta learn to live. Crooked lines, crooked lines. The day reappearing, bright light like butter. You can say we're faking, yeah. Athens or Sparta, gotta learn to give, gotta learn to live. Gotta learn to breathe. Gotta learn to leave. Crooked lines. Crooked lines. Thank you. Das waren hintereinander zwei Lieder aus dem zweiten Album der Comeback-Phase, Bright Yellow, Bright Orange, also insgesamt dem achten Album. Das heißt, das neue von diesem Jahr, Oceans Apart, ist das neunte Studioalbum der Go-Betweens. Die haben im Moment wahrscheinlich das Glück, dass sie mit ihrer eigentlich unspektakulären Musik wieder näher am sogenannten Zeitgeist stehen, wo das Pendel in den letzten Jahren ja wieder in Richtung Song, Gitarren, handgemacht ausschlägt, ganz grob gesprochen. Das fällt richtig auf, wie viel Respekt den Herren Forster und McLennan heute von unterschiedlichster Seite entgegengebracht wird. Also nicht nur Rolling Stone und Zeit, sondern auch Musikzeitschriften, die sich sonst immer dem neuesten Ding verpflichtet fühlen. Wir haben ja auch unseren Teil dazu beigetragen, die lange Geschichte der Go-Betweens wenigstens in Ansätzen Revue passieren zu lassen. Ganz zum Schluss jetzt noch ein paar Minuten von Darlinghurst Nights vom Oceans Apart Album. Damit geht dieser Soundcheck zu Ende. Im Studio war Günther Jansen. Ich wünsche eine gute Nacht. I opened a notebook. It read the Darlinghurst years. I snapped it shut, but out jumped some tears. I didn't have to read it, it all came back. Dragging my fingers through my hair, hiding behind her back. Gut rot cappuccino, gut rot spaghetti. Gut rot rock and roll through the eyes of Frank Brunetti. And always the traffic, always the lights. Joe played the cello through those Darlinghurst nights. Yeah, always the traffic, always the lights. Joe played the cello through those Darlinghurst nights. One more coffee, then I must go back to my room. More chapters to go. We'll meet up in an alley with more places I